Hi Fanny! Ja, wir wollen jetzt wieder eine Tonaufnahme machen, das sehen wir das letzte Mal in Wilhelmshaven total vergessen haben. Ja. Schämen uns schon ganz doll. Ja. Ja, und ja. Heute ist mal wieder an der Zeit. Wir sind nämlich gerade in Hannover mal wieder. Ja. Und nicht zum ersten Mal. Ja. Ist hier auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Oh ja, voll total toll. Schön. Es ist gerade so ein bisschen dunkel und es ist gerade total toll. Und oh, ja. Voll schön, so die Weihnachtszeit. Vorhin hat es geschneit. Ja, vorher hat es geschneit. Wir dachten, wir haben das ist was vom Himmel. Und dann hat es angefangen zu schneien, so richtig doll. Ja, und wir haben uns die ganze Zeit schon in den letzten Wochen so gefragt, so, ja, und so gewünscht, dass es schneit und so. Und dann auf einmal so, oh, es schneit! Ja, wir waren mittendrin. Und dann so. Aber dann hat es dann wieder aufgehört. Ja, aber immerhin etwas, also ja. Besser als gar nichts. Aber es hat uns sehr gefreut. Man soll ja zufrieden sein. Wir sind gerade in der Nähe vom Weihnachtsmarkt, die Autos düsen hier rum. Und aber es ist gerade sehr schön hier. Wir gehen dann nachher nochmal rüber und dann. Ja. Ach, vorhin haben wir schon mit. Ja. Oh Gott. Vorhin. Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Nein. Ja, also. Schleierfalter. Ja, würdest du genau, sagen? Das würde ich sagen. Wusste ich doch. Es hat eigentlich zwar diesmal nicht ganz so viele Leute da, weil es irgendwie hauptsächlich so ältere Leute da waren und. Halt, irgendwelche ganz kleinen Kinder, ja, mit ihren Eltern, die aus dem Weihnachtsmarkt so wollten. Passte nicht so zu unserer Zielgruppe. Ja. Aber ein paar sind trotzdem was geworden. Ja, also, ein paar, und auch ein paar Fotos gemacht. Genau, für die Homepage. Und vielleicht wahrscheinlich wir gleich noch welche zum, ja, Schluss so. Genau. Abschluss. Genau. Ja. Ja. Das sollten wir dir mal mitteilen. Mal wieder? Ja. Oh, die Autos brettern hier lang. Okay. Ich weiß sogar, was die Leute alle von uns denken, weil wir hier mitten, ja, wir reden auf so einem Fahrradständer sitzen oder so. Und wir reden hier mit dem MP3-Player. Sehr gut. Erzählen wir etwas. Gut. Ist doch auch mal schön. Ja. Gut. Ja. Dann. Aber gut. Ja. Dann wünschen wir dir einen schönen Tag. Ja, frohe Weihnachten ist doch zu früh. Ja, frohe Weihnachten, ja eben, das ist noch voll lange. Aber heute der erste Advent, also das ist ganz schön. Das heute ist genau, ja, das ist richtig 30. Ja, erster Advent. Ja. Sagt man das? Ja. Okay. Das sagt man. Wir gut. Sagen das. Wir sagen das, genau. Okay, ja, dann. Viele liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. Wir haben dich lieb. Wir haben dich ganz sehr lieb. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.